Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 13, Vers 20. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Gott segne dieses Wort. Einfluss. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr, was es bedeutet, welche Einflüsse es gibt und was für einen Einfluss die auf uns haben. Und Einfluss ist so eine Sache, hier ist ganz klar, wenn wir uns mit Weisen treffen, werden wir weise. Aber wenn wir uns mit einem Narren einlassen, dann schaden wir uns selbst. Und was hier eben die praktische Anwendung ist, ist, dass wir dem Jesus Christus zuwenden und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen wollen. Und wir können das nicht tun, wir können in unserer persönlichen Beziehung mit Christus nicht wachsen, wenn wir uns negativen und falschen nahrhaften Einflüssen aussetzen. Das schadet uns. Und wir tun gut daran, uns gut zu überlegen, was für Einflüsse wir uns eigentlich selber aussetzen. Sind das nun Medien? Ja? Ist das nun Audio, Video, Musik, Comics, Bücher, Filme, Videospiele, was auch immer? Ja? Das sind alles Sachen, das hat alles Einfluss auf uns. Und die Frage ist immer, ob das uns zu Jesus Christus hinführt oder wegführt. Also vom Kreuz Jesu hinführt oder vom Kreuz Jesu uns wegführt. Und wenn es das Letztere ist, also wenn es wegführt, dann tun wir gut daran, diese Einflüsse zu vermeiden. Ja, so als Richtmaß. Und das Wichtigste ist, dass wir dieses nur verstehen können, wenn wir uns tagtäglich in Gottes Wort aufhalten, in der Bibel, Gottes lebendiges Wort. Und es geht nicht darum, dass man eben versteht, dass man intellektuell mehr hat, weiß oder so. Das ist schon gut, dass man das weiß, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Ja? Und Jesus Christus kann in unsere Herzen wirken und durch den Heiligen Geist in unsere Herzen sprechen, wenn wir ihn lassen. Das ist es. Und das geht eben nur, wenn wir uns von diesen ganzen Einflüssen fernhalten, so gut es geht, und uns von Jesus Christus durch den Heiligen Geist leiten lassen. Und dann haben wir eben die Gewissheit, dass manche Einflüsse eben nicht gut sind und andere Einflüsse doch gut sind, wenn sie uns, wie gesagt, zu Christus näher bringen, besonders in persönlichen Beziehungen. Ja? Also, nehmt euch das zu Herzen, Einflüsse, und lest mal mehr, auch in der Bibel durch, verschiedene das sind Menschen, die ja verschiedene Einflüsse haben, denen ausgesetzt sind, manchmal auch oft, und wie sich das dann auswirkt in den Herzen der Menschen. Ja, also ob das dann eben von Jesus Christus wegleitet oder hinleitet. Und wenn es hinleitet, dann ist das ein guter Einfluss, ein gottgegebener Einfluss und Gottes Wille für uns. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Sprüche, die Wichtigkeit zu verstehen, was Einfluss bedeutet, und dass du uns hilfst, zu entscheiden, welche Einflüsse gut sind und welche nicht. Und das geht eben nur durch unser tagtägliches Bibellesen und in deinem Wort, dass wir in deinem lebendigen Wort bleiben und du uns tagtäglich hilfst und uns den richtigen Weg weist. Das ist dann ein Geschenk für uns, dass wir uns auf dich verlassen können, denn du siehst alles. Und bist allmächtig, allwissend, allliebend, ja, und so vieles mehr. Wir können uns auf dich verlassen. Und wir danken dir dafür. Wir beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.